1. Der Herr sprach zu Josua und sagt, 2. Sprich zu den Israeliten und befehl ihnen, die Zuflucht zu bestimmen, von denen ich euch bereits durch Mose berichtet habe. 3. Die Stadt sollen dazu dienen, dass sich ein Totschlager dorthin flüchten kann, der unabsichtlich und one Bose Absicht einen Menschen getötet hat, im Schutz vor dem Blutrecker zu finden. 4. Wenn jemand in ein dieser Städte flieht, soll Stadt sein Angelegenheit den Ältesten der Stadt vortragen, die sollen in dann aufnehmen und im erlauben, bei ihnen zu wohnen. 5. Sollte der Blutrecker im Nachstellen, dürfen die Stadtbewohner den Totschlager nicht ausliefern, die er seinen Nachsten unwissentlich und one vorherige Feindschaft getötet hat. 6. Soll in dieser Stadt bleiben, bis sein Fall vor der Gemin verhandelt wird oder bis zum Tod des Amtierenden Hohepriesters. Erst danach darf der Totschlager in sein ursprünglich Stadt und sein Haus zurückkehren, ausdem er geflohen war. 7. Daraufhin bestimmten sie Kids in Galila im Gebirge Naphtali, Sichem im Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron, im Gebirge Juda als Zufluchtstadt. 8. Jenseits des Jordans, Ostlich von Jericho, wollten sie Bezer in der Steppe des Stams Ruben, Ramatin Gilead vom Stam Gad und Golan in Bashan vom Stam Manas Aus 9. Die Stadti Werden für all Israeliten und die unter ihnen lebenden Fremden bestimmt, damit jeder, der unabsichtlich einen Menschen totet, dorthin fliehen und vor dem Blutrecker geschützt werden konnte, bevor sein Fall vor der Gemin verhandelt wird.